Dies Lied ist für Mikis Theodorakis und alle Sozialisten in aller Welt, die noch in Gefängnissen sitzen und gefoltert werden. Da sind sie, die Konzern- und Landbesitzer, Generäle, Popen, Panzer, die bekannte Kumpanei. Immer wieder wollen sie die Zeit aufhalten in Athen und Kapstadt, Bogota, Berlin und Kuangai. Ihre greisen, kalten Hände suchen jedes heiße Herz Theodorakis. Und du weißt, wie kalt sie sind. Doch wir wissen auch, dass sie zu kalt sind, dass sie viel zu alt sind, dass sie tot sind, dann, wenn unser Tag beginnt. Jener Tag, an dem die Sonne tanzt. Roter Tag der Freiheit in Athen. Jener Tag, an dem wir auf den Straßen tanzen und uns wiedersehen. Die Feinde dieser Parasiten, es sind deine Freunde, sie sind zahlreich und sie leben überall. Deine Lieder sind auf ihrem langen Marsch die kurze Rast in einem quellenkühlen Tal. Darum hassen sie die Lieder, unsere Feinde, ihre wurmstichigen Ohren, trifft dein Name wie ein Schlag. Und im Bellen ihrer Stimmen, in den kurzsichtigen Augen, ist die Angst vor jenem Tag. Jenem Tag, an dem die Sonne tanzt. Roter Tag der Freiheit in Athen. Jener Tag, an dem wir auf den Straßen tanzen und uns wiedersehen. Und sie frieren in den weißen Häusern dieser alten Männer. Ihre tausendfache Angst wird tausendfach bewacht, wie ihr großer weißer Vater, dieser Völkermörder Johnson. Löschen sie das Licht nicht mehr bei Nacht, denn sie wissen, die, die auf den Morgen warten, sie sind überall und sie sind wach. Seht, die Nacht geht schon zu Ende. Ihre Sterne, sie verlöschen. Bald beginnt der Tag. Jener Tag, an dem die Sonne tanzt. Roter Tag der Freiheit in Athen. Jener Tag, an dem wir auf den Straßen tanzen und uns wiedersehen. Jener Tag, an dem die Sonne tanzt. Roter Tag der Freiheit in Athen. Jener Tag, an dem wir auf den Straßen tanzen und uns wiedersehen.